Erster Brüder, ich wünsche sehr, dass ihr gerettet werdet. Ich bete zu Gott dafür. Zweiter, ich sage euch, sie setzen sich sehr für Gott ein. Aber sie tun es nicht auf die richtige Weise. Dritter, sie verstehen nicht, wie Gott die Menschen gerecht macht. Sie wollen selbst gerecht sein. Darum haben sie Gottes Weg nicht akzeptiert. Vierter, Christus ist das Ende des Gesetzes. So kann jeder, der glaubt, gerecht werden. Fünfter, Moses schreibt über das Gesetz. Er sagt, wer die Gebote hält, wird leben. Sechster, aber die Gerechtigkeit durch den Glauben sagt, du sollst nicht denken, wer geht in den Himmel. Das wäre, um Christus herunterzuholen. Siebter, oder, wer geht in das Reich der Toten? Das wäre, um Christus von den Toten zurückzuholen. Achter, was sagt sie dann? Das Wort ist dir ganz nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Neunter, wenn du mit deinem Mund sagst, Jesus ist der Herr. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dann wirst du gerettet werden. Zehnter, man glaubt im Herzen, um gerecht zu werden. Man sagt es mit dem Mund, um gerettet zu werden. Elfter, die Bibel sagt, wer auf ihn vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Zwölfter, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es gibt nur einen Herrn für alle. Er hilft allen, die ihn rufen. Dreizehnter, jeder, der den Herrn um Hilfe bittet, wird gerettet werden. Vierzehnter, wie können sie den Herrn rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie können sie glauben, wenn sie nichts gehört haben? Wie können sie hören ohne jemanden, der die Botschaft sagt? Fünfzehnter, wie kann man die Botschaft sagen, wenn niemand einen schickt? Es steht geschrieben, schön sind die Füße derer, die die gute Nachricht bringen. Sechzehnter, aber nicht alle haben der guten Botschaft gefolgt. Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Siebzehnter, der Glaube kommt also durch die Botschaft. Die Botschaft kommt durch das Wort von Christus. Achtzehnter, haben sie nicht gehört? Doch. Ihre Stimme war im ganzen Land zu hören. Ihre Worte gingen bis ans Ende der Welt. Neunzehnter, hat Israel es nicht verstanden? Moses hat schon gesagt, ich werde euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das kein richtiges Volk ist. Ich werde euch ärgern über ein Volk, das nichts versteht. 20. Jesaja sagt offen, die mich nicht suchten, haben mich gefunden. Ich zeigte mich denen, die nicht nach mir fragten. 21. aber zu Israel sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt. Ich tat das zu einem Volk, das nicht gehorcht und widerspricht.